Hellweg Radio am Abend. Euer Ferienradio. Jetzt eine Stunde Musik nonstop. DJ Enrico Ostendorf in the mix. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone. Jetzt bei Helwig Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Helwig Radio. Hits perfekt gemixt für Hellweg Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Das ist die Party für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Heavy on your heart, heavy on your mind. Wander in the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light. Cause I promise you, I'm a dream. Nächste Party. Wann ist im Nachbardorf Schützenfest? Wir wollen es von euch wissen. Schickt uns eure Veranstaltungen über hellwegradio.de und wir sagen sie weiter. Bei Hellweg Radio und auf unserer Homepage. Einfach das Formular mit allen Infos ausfüllen und per Sprachnachricht über WhatsApp kommt ihr sogar mit eurer Stimme ins Radio. Das sind eure Events von hier. Jetzt auf hellwegradio.de. DJ Enrico Ostendorf in the Mix bei Hellweg Radio. Nonstop Music für uns im Kreis Soest. Televisión, me hace necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando. I like your body, you're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? Si mami ven acá, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a aprender a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. gemixt für Hellweg Radio. DJ Enrico Ostendorf in the mix. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa así así. Yo con mis antenas rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. No, I'm the Northwest East Side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Just get into it. Yeah. Get stoked. Come on. Get started. Come on. Get started. Yeah. Must be Party für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. About to have a night of all nights. Yes, it's all about house music. Enrico Ostendorf in the Mix. Immer donnerstags, freitags und samstags ab 20 Uhr bei Hellweg Radio.